Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 160 mit Jimmy Johnson, Walter Shaky Horton, Phineas and Calvin Newburn, Marvin Gaye, Scatman Crothers, Willie Nelson, Paul Buskirk, Ray Eddington, Aretha Franklin und Duane Allman, Wild Bill Moore und Syl Johnson. Against my hollow bones, that rocks my soul. Whoa, whoa, whoa, whoa. Looking back over my false dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh, Lord. Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this world of no pity, I was raised. Mama, she worked so hard to earn every penny, yeah, yeah. Oh, Lord. Something is holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Oh, somebody tell me, what can I do? Will I survive or will I die? Holding me back. I wonder why. somebody. I wanna be somebody so bad. You see, I want diamond rings and things like you do. And I wanna drive Cadillac cars. Oh, I wanna be somebody so bad. But you keep on putting your foot on me. And I believe I can break away and be somebody somehow in some way. You see, I heard somebody say one time, you can make it if you try. Oh, and some of us, we're trying so hard. We're trying so hard. I want you to know that I don't speak for myself, but I speak for y'all too right now. You see, if you have white, light brown skin, or the high yellow, you're still black. So we all got to stick together right now. This I want to say to you, my sisters and my brothers. Right on, sister. Right on, brother. Dig this. If we keep on pushing, y'all, oh, we got to make it a little bit further. We got to make it a little further. All we got to do is try, try, try. And some of us, we're trying so hard. We're trying so hard. We're trying so hard. We're trying so hard to be somebody. We're trying so hard, although they're holding us back. And it stands to reason that they're doing us like that. You know what? It is. I believe it's because we're black. But hey, we can't stop now. We can't stop now. We got to keep on, keep on, keep on, keeping on. We got to keep on, keeping on. I know and I know and I know that you know that I know it ain't right. It ain't right, it ain't right. That they hold us, hold us, hold us back. They're holding us back. They're holding us back. I wonder. Sometimes I sit down, and I wonder. I sit down and I think about. Is it because I'm black? War 1969 eine kommerziell recht erfolgreiche Single für den 1936 geborenen Gitarristen und Sänger Sylvester Thompson, besser bekannt unter dem Namen Syl Johnson. Diese Folge von Framats Musikalisches Fundbüro wurde aber von der LP-Version des gleichen Titels eröffnet. Im Gegensatz zu der Single verkaufte die LP sich nicht so richtig. Möglicherweise fehlten dieser LP die weißen Käufer, die sich 1970 entweder nicht so sehr dafür interessierten. Warum ein afroamerikanischer Interpret diese Frage stellt, is it because I'm black? Oder vielleicht fühlten sie sich nicht angesprochen, möglicherweise sogar ausgegrenzt. Tatsächlich wollte Syl Johnson aber laut eigener Aussage sogar ein Sympathielied schreiben, das nach dem Tod von Martin Luther King jeden einbeziehen sollte. Syl Johnson war seit den 50er Jahren ein aktiver Profimusiker und von den drei musizierenden Thompson-Brüdern war er der erste, der 1959 eine Single veröffentlichte. Mac Thompson war in der Hauptsache als E-Bassist unterwegs, unter anderem mit Magic Sam oder mit seinem älteren Bruder Jimmy Johnson, den wir gleich hören werden, aber auch mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Syl. Wir hören als nächsten Titel Take 5, den Dave Brobeck-Titel, gespielt von Jimmy Johnson und seiner Band in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Übrigens nicht zu verwechseln mit Jimmy Johnson, dem Studiomusiker aus Alabama. Thank you. Die nächsten drei Titel hängen in gewisser Weise zusammen. Zuerst hören wir den Mundharmonikaspieler Walter Shaky Horton. Wir hören als erstes Hard-Headed Woman in der 1954er Version von States Records, aufgenommen in Chicago. Danach Fineas and Calvin Newburn, zwei Brüder, der erste Pianist, der zweite Gitarrist. Sie spielen den Jazz-Titel Sugar Ray ein, das war 1958. Und darauf folgend, Walter Horton spielt mit Fineas Newburn Jr. am Piano, Calvin Newburn an der Gitarre und Fineas Newburn Senior am Schlagzeug seine Version, seiner 1951er Version von Hard-Headed Woman in Memphis ein für Modern Records. Diese Aufnahme wurde aber erst Jahre später veröffentlicht. Zwei Dinge möchte ich dann noch zu den Aufnahmen bemerken. Einerseits die beiden sehr unterschiedlichen Versionen von Shaky Horton. Einmal in Memphis, dort bei dieser Aufnahme klingt er doch sehr wie Sonny Boy Williamson, der um 1951 auch seine ersten Aufnahmen machte. Ich will nicht sagen, dass er ihn kopierte, anscheinend klang man in Memphis um 1950 so. 1954 hatte Shaky Horton seinen Stil, der ihn bekannt machte, dann endgültig entwickelt. Auf dieser Aufnahme waren die typischen Chicagoer Studiomusiker zu hören, unter anderem Willie Dixon am Kontrabass. Interessant ist auch das Brüderpaar Fineas und Calvin Newburn, einmal mit zeitgenössischen Jazz aus dem Jahre 1958. Sugar Ray, das war der Boxer Sugar Ray Robinson, der zu dieser Zeit Weltmeister im Mittelgewicht, glaube ich, war. Im Gegensatz dazu die Bluesaufnahme in Memphis. Niemand wäre auf die Idee, also jedenfalls ohne weiteres gekommen, dass dort Jazzmusiker spielen. Andererseits waren die Newburn Brothers auch noch ziemlich jung und so ist dieser Stilwechsel gar nicht mal so überraschend. Außerdem müssen natürlich Jazzmusiker auch von irgendwas leben. Yeah. evil all the time. Hard-hearted woman, she does evil all the time. I'm sorry, baby, but I got to let you go. Fix my breakfast, mama, bring it down to my bed. Fix my breakfast, darling, bring it down to my bed. I'm sorry, baby, but I think I gotta let you go. Young man! I called you, baby, you know, strong down the avenue. You baby, you're not strolling down the avenue. Well, I'm sorry, baby, but I think I got to let you go. Walter Shaky Horton besang eine hard-hearted woman, also eine hartherzige Frau, und nicht, wie ich ihm unterstellte, eine hard-headed woman, eine dickköpfige oder eigensinnige Frau. Eigensinn oder Dickköpfigkeit sind aber an sich nun auch nicht unbedingt immer eine positive Eigenschaft, sogar bei Frauen. Jazzmusiker müssen auch von irgendetwas leben, das erwähnte ich. Und das traf natürlich auch auf den 1918 in Detroit geborenen Tenorsaxophonisten Wild Bill Moore zu. Wir hören Wild Bill Moore gleich zweimal, 1971 mit Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, danach mit Scatman's Crothers, einem Bluessänger, der... naja, sagen wir mal, eher durchschnittlich war, aber später ein bekannter Charakterdarsteller in Hollywood-Filmen war. Der Titel heißt Rock'n'Roll, stammt aus dem Jahre 1949 und ist einer dieser Kandidaten auf den Titel erster Rock'n'Roll-Song, der je gespielt wurde. Aber der erste muss ja nicht immer der beste sein. Whoa, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now, now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Whoa, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy, mercy. all things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? The sun goes down, Oh, you will find me hanging round. Oh, the nightlife ain't no good life, but it's my life. Oh, yes, it is. Many people just like me dreaming about old used to be. Yeah, the nightlife ain't no good life. Well, but it's my life. Listen to the blues they are playing. Listen to what the blues is saying. Yeah. Oh, it's just another scene from the world of broken dreams. Yes, the nightlife ain't no good life, but it's my life. Oh, yes, it is. Sometimes it's sad, then again it's happy. You might have to moan. Oh, then you laugh sometimes. Oh, baby. Das war nochmal Marvin Gaye mit der Willie Nelson-Komposition Nightlife aus dem Jahr 1966. In diesem Jahr gab es auch eine sehr gute Aufnahme von B.B. King des gleichen Titels. Und weil wir schon mal bei Willie Nelson sind, spielen wir einfach einen ganz frühen Titel von ihm, What a Way to Live aus dem Jahre 1960. What a way to live. Each night I make the round to every spot in town. A lonely man with lonely time to kill. What a way to live. The paths my memories take just make my poor heart ache. I think of her, I guess I always will. What a way to live. I'd rather lay me down tonight, never wake again, than to face another day. The shape my life is in, the jukebox playing loud, a face among the crowd, so much like hers it makes my heart stand still. What a way to live. I'd rather lay me down tonight and never wake again than to face another. another day, the shape my life is in. The jukebox playing loud, a face among the crowd. So much like hers, it makes my heart stand still. What a way to live. Singenden Country-Musiklegende Willie Nelson, zwei Musiker, die eher als Instrumentalisten unterwegs waren. Einmal Paul Buskirk, um etwa 1960 beschäftigte der Gitarrenlehrer und Musikschulenbetreiber Paul Buskirk Willie Nelson als einen seiner Gitarrenlehrer, und weil Nelson dort nicht genug verdiente, verkaufte er für $150 seine Komposition Nightlife, die wir in dieser Sendung in einer Version von Marvin Gaye hörten. Käufer war Paul Buskirk, den wir hier mit Arkansas Traveler aus dem Jahr 1975 hörten. Da spielte er aber nicht Gitarre, sondern elektrische Mandoline. Arkansas Traveler klingt verdächtig nach Mike Creole Bell, finde ich. Ray Eddington war beim sogenannten Nashville A-Team, einer Clique von Studiomusiker, zu denen unter anderem die Gitarristen Chet Atkins, Grady Martin, Hank Garland, Norman Blake und Harold Bradley gehörten, die einem schon in Framers musikalisches Fundbüro bereits begegneten oder noch begegnen werden. Eddington, Jahrgang 1926, spielte seit 1949 auf unzähligen Platten als Studiomusiker, unter anderem für die Everly Brothers, Marty Robbins, da zum Beispiel bei Singing the Blues, oder Roger Millers King of the Road. Wir hörten Sally Goodwin von Eddingtons Soloalbum aus dem Jahre 1966. 3 Jahre später nahm der Gitarrist Dune Allman von den Allman Brothers mit Aretha Franklin The Weight auf, das im Original von der kanadischen Gruppe The Band stammte. Just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a girl might find a bed? Can you tell me? Just grinned and shook my hand, and that was all he said. Sendung hörten wir bereits zweimal den Detroiter Saxophonisten Wild Bill Moore, jeweils als Begleitmusiker von 1949 und 1971. Da ist es vielleicht gar nicht mal so interessant, den Herrn als Bandleader und im Jahre 1961 zu hören. Da nahm er nämlich den Titel Bubbles auf, zusammen mit dem Pianisten Junior Mans, dem Bassisten Joe Benjamin, Ben Reilly am Schlagzeug und dem unverwüstlichen Ray Barretto. Junior Mans, 1928 geboren, war 10 Jahre jünger als Wild Bill Moore, hatte aber bis 1961, dem Jahr dieser Aufnahme, schon mit den Tenorsaxophonisten Gene Emmons, Lester Young, Coleman Hawkins, Eddie Lockshaw Davis, Johnny Griffin und James Moody aufgenommen. Musik. ausgezeichnete Rhythm and Blues- und Soul-Sänger Harold Burridge aus Chicago ist heute im Grunde fast komplett vergessen. Das kann natürlich an seinem frühen Tod 1966 liegen, aber auch daran, dass er als Pianist sowohl bei Blues-Bands wie denen von Magic Sam als Bandmitglied spielte, als auch bei nicht ganz so prominenten Jazzmusikern. Darüber hinaus war Harold Burridge auch Schallplattenproduzent. Das kostete natürlich viel Zeit, auf allen Hochzeiten zu tanzen. Ich kenne nicht sehr viele Aufnahmen von ihm, aber eines versetzte mich dann doch in Erstaunen. Er war nämlich ein genauso überzeugender Rhythm and Blues wie Soul-Sänger. Die Überraschung war deshalb so groß, weil das im Grunde gar nicht so häufig vorkommt. Die meisten Sänger sind nämlich in dem einen Stil oder dem anderen Stil weitaus besser. Bestes Beispiel: Little Richards Soul-Aufnahmen können einfach nicht mit seinen Rock'n'Roll-Schallplatten konkurrieren. Das muss man wirklich sagen, obwohl natürlich Little Richard ein super Sänger war. Das war es mit Framatz Musikalisches Fundbüro. Ich verabschiede mich, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und jetzt hören wir Harold Burridge mit seinem Titel Messed Up aus dem Jahre 1957 aufgenommen für Cobra Records in Chicago. Viel Spaß wünscht Frank Matthias. You look like a queen that's in my dream. A girl like you I'd love to trust, but if I kiss you I'm all messed up. Messed up, got me a wife. Messed up, may have to fight. Messed up, you're so nice. Messed up, baby, for the rest of my life. I went to the tracks with a whole lot of loot. I bet on a nag that I knew would come through. Been waiting 1 week to collect my bet, but that old nag ain't coming yet. Messed up, lost my bread. Messed up, nag fell dead. Messed up, money's gone. Messed up, cause I need car fare home. Messed up, messed up, baby, messed up. Messed up, cause I'm losing my mind. I'm all messed up, messed up. What must I do? Messed up.